herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 35, 2014. Die Folge heißt diesmal Lockstoffe. Ja, und warum? Tja, das hat vor allem mit dem ersten News-Thema zu tun. Facebook geht gegen Clickbait vor. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist es gut oder schlecht? Zuerst mal sagt man, ja, das ist doch klasse, super. Es sind endlich diese Müllartikel mal weg, ja, die einem nur dazu verleiten, ja, da drauf zu klicken, ja, um dann eben weitere Infos zu bekommen. Da sind die Infos vielleicht gar nicht so toll, wie sich die Überschrift hier einem glauben machen lässt. Aber das Problem dabei ist, dass ja eigentlich eine Überschrift, ja, immer sowas wie eine Clickbait ist. Auch in außerhalb vom Internet, ja, ist ja eine Überschrift eigentlich das, was einem dazu bringt, einen Artikel weiter lesen zu wollen, ja, und nicht etwa die ganze Information. Und das ist das Problem. Facebook hat jetzt eben gesagt, dass Clickbaiting etwas ist, ja, wenn der Publisher dann eben etwas postet, ja, was nur darauf abzielt, eben, dass die Leute da draufklicken, um eben mehr Informationen zu bekommen, ja, ohne dass in dem Link bereits irgendwie schon was erwähnt wäre jetzt, was da genau los ist, ja. Also zum Beispiel, hier der verlinkte Artikel ist interessant, ja. What Facebook is about to do to your newsfeed will shock you, ja. Und das wäre zum Beispiel jetzt so eine Clickbait-Überschrift. Ja, lustig ist das eben nur teilweise, denn das Problem wird eben für viele sein, dass man eben jetzt hier auch noch, naja, die Überschrift eigentlich so gestalten müsste, ja, dass man da nicht mehr draufklicken muss. Ja, das wäre dann, was weiß ich, ein 140 Zeichen, wie bei Twitter, ja, ein Tweet als Überschrift vielleicht, wo man dann eben auch nicht mehr draufklicken muss, dann hat schon alle Informationen drin. Das ist nur bedingt möglich. Wie wird Facebook das hier kontrollieren, beziehungsweise wie wird der Algorithmus aussehen, ja, wird es da Probleme geben? Und spaßig wird es halt eben vor allem mal wieder nicht für die kleinen Poster, sage ich mal, für die normalen Personen, ja, beziehungsweise eben kleineren Webseiten. Die großen werden damit garantiert keine Probleme haben, denke ich. Da wird es eine Prioritätsverwaltung geben, denke ich mal. Das heißt, dass zum Beispiel eben von bekannten Newsportalen, die eben auch als okay eingestuft sind, die News einfach so durchgehen, ganz egal, was für eine Überschrift das ist. Und eben zum Beispiel von kleineren Newsquellen oder Blogs oder auch normalen Privatpersonen, wenn die dann posten, und einen Link posten und machen dann eben eine Überschrift, die sie denken, das ist ganz gut, dann wird es eben ein Problem geben für die. Ja, dann wird der Post eben gar nicht sichtbar sein unter Umständen. Und das ist wirklich ärgerlich. Es wird also immer weiter bestimmt von Facebook, was denn in den eigentlichen Newsfeeds der Personen erscheint. Das heißt, das ist überhaupt nicht so, dass zum Beispiel alle Nachrichten von einer Person, die veröffentlicht wird, dann auch bei dem anderen, der als Freund eingetragen ist, auch tatsächlich dann erscheint, sondern das wird dann Facebook eben festlegen oder hat, es passiert ja schon, legt Facebook fest, was eben da in dem Newsfeed erscheint. Und das ist leider ein ganz großes Problem, das macht auch keinen Spaß, vor allem wenn zum Beispiel gute Freunde sind, die man über Facebook dann eben hier in seine Liste einträgt und geht davon aus, dass derjenige das dann auch tatsächlich sieht und das wird eben dann nicht der Fall sein. Ja? Und man kann da zwar ein bisschen als Empfänger sozusagen damit mit Tricks arbeiten, dass man die Nachrichten sieht, aber ehrlich gesagt, dann jemand anzuleiten, der das eben nicht kennt, damit man seine eigenen Posts auch bei demjenigen dann auch tatsächlich wirklich im Newsfeed immer drin hat, das mutet dann schon etwas komisch an, ja, und ja, kann unter Umständen eben auch falsch verstanden werden von der Person. Also das ist alles nicht ganz so toll. Eigentlich kann man schon gar nicht mehr von einem normalen Newsfeed sprechen, sondern eigentlich nur noch von einem per Algorithmus zusammengestellten eine zusammengestellte Nachrichtenliste sozusagen. Also hier weiter jetzt mit diesem Clickbait-Problem ist natürlich auf der einen Seite, wie gesagt, auch gar nicht schlecht, weil eben viele hier so agieren. Aber wie ich schon am Anfang gesagt habe, das Problem ist ja, dass eine Überschrift eigentlich immer Clickbait ist. Das soll ja Aufmerksamkeit erregen, das soll ja Neugier wecken. Also ich sehe da wirklich ein Problem. Ja? Und ja, also ich weiß nicht genau, wie man das Problem hier umgehen soll, dass eben normale Nachrichten da reinkommen. Guckt euch doch mal die Schlagzeilen an. Guckt euch mal die normalen Schlagzeilen in der Presse an, ja, oder auch auf normalen News-Webseiten und denkt mal darüber nach, was da ist, wenn da irgendeine populistische ja, Überschrift steht, dann ist das aber normal. Ja, es ist zwar nicht unbedingt immer gut. Ja. Auf der anderen Seite ist eine Überschrift ja auch, die muss kurz und knackig sein. Und wenn in der Überschrift schon alle Informationen drin sind, jo, dann ist wirklich die Frage, warum sollte man den Artikel noch lesen? Dann braucht man den gar nicht zu schreiben. Ja. Dann kann man einfach die Überschrift schreiben. Ist das besser? Ich weiß nicht so genau. Ja, Videos von Google Plus, die können jetzt in YouTube importiert werden. Das ist jetzt möglich gemacht worden. Und zwar ganz, ganz einfach. Bisher hat Google Plus im Rahmen von dem Google Plus Fotos ja auch eine Funktion gehabt, dass man da eben Videos hochladen kann. Die sind aber nicht bei YouTube erschienen. Jetzt kann man die praktisch von Google Plus auf YouTube hochladen, ja, und dort dann auch veröffentlichen. Ich weiß noch nicht genau, warum der Umweg gemacht wird. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass einfach Videos generell bei YouTube als privates Video abgelegt werden, vielleicht in einem speziellen Channel, Google Plus Channel, ja, und dass man die von dort aus dann eben freigeben kann oder in andere Channels verschieben kann. Jetzt gibt es also weiterhin zwei getrennte Video Stellen, haben wir das in diesem Google Plus Fotoalbum und zumindest mal ein Fortschritt, man kann es jetzt einfach auf YouTube transferieren, aber dann eben an zwei Stellen hat man dann das Video. Ja. Keine Ahnung, warum dieser Weg so gegangen wird. Eigentlich ist ja der Trend zum Vereinheitlichen, aber gut, vielleicht sind es auch rechtliche Probleme, ja. Das vermute ich auch sehr stark. Googles geheimes Project Wing, ja, da wird einem Skeptiker Angst und Bange, ja, die Drohnen, die dort gezeigt werden für so einen Google Shopping Express Service, der irgendwann mal tatsächlich starten soll, die fliegen schon testweise in einem Testfeld in Australien rum. Und ehrlich gesagt, diese Drohnen, die sehen richtig gruselig aus. Also diese Quadcopter und so, irgendwie hat man sich daran ja schon gewöhnt. Aber das Teil, das sieht eher aus wie so ein Kampfflugzeug, so eine Mini-Kampfdrohne. Ja? Und wenn das da dann auf einmal hier, was weiß ich, in die Nähe vom Garten da runtergeht, ja, dann würde ich doch mal so als skeptischer Mensch doch so leicht in Panik geraten, ja, zumindest am Anfang, wenn man das noch nicht so gewohnt ist mit diesen Google-Drohnen. Da wird auch noch einiges gemacht werden müssen, also die sind noch lange nicht jetzt marktreif, aber diese Tests zeigen, dass es durchaus möglich ist, und dass, so sind sich dort die das testen, dort einig, das wird möglich sein auf Basis von diesen Drohnen und im Prinzip, was das Besondere daran ist, dass, wie legt man die Ware ab? Das war immer das Problem. Hier wurde offenbar ein Konzept entwickelt, das scheinbar auch gut funktioniert. Und zwar wird da an einer Schnur quasi das Paket heruntergelassen. Ja, unten ist ein Sensor dran, das erkennt dann, wenn es den Boden berührt, dann geht das Teil auf. Das Paket geht praktisch raus und dann wird das Ei oder dieser Transportbehälter wieder hochgezogen, ja, und wird wieder komplett in der Drohne verstaut und die Drohne kann dann eben wieder zurückfliegen. Das wurde auch nicht nur deswegen so gemacht, wegen der Verletzungsgefahr. Das heißt, die Drohne bleibt in der Luft, die wird nicht landen, so dass eben auf dem Boden niemand verletzt wird. Ja, durch was weiß ich, irgendwie einen Navigationsfehler oder jemand rennt in die Drohne rein. Man will das ja natürlich unbedingt vermeiden. Das wäre äußerst schlecht. Solche Presse am Anfang wohl gleich der Todesstoß für so ein Unternehmen, mit diesen Drohnen, ja. Aber es bleiben dann natürlich noch sehr viele andere Probleme, die gelöst werden müssen. Aber die Ingenieure dort sind eben zuversichtlich, dass es funktioniert. Also so ganz wohl ist mir es dabei nicht. Nicht jetzt wegen diesen Drohnen an sich. Das ist ja eigentlich von Vorteil. Ja, so ein persönliches Zustellerfahrzeug. Das wäre doch mal was Geniales. Da kann man sich eigentlich freuen drüber. Nein, sondern ich meine, wie werden die Pakete abgelegt? Das ist ja nur dann was für Leute zum Beispiel mit einem Vorgarten, ja, weil an der Tür klingeln kann die Drohne eben nicht, ja, und das Paket einfach so vor die Haustür liegen in der Stadt legen in der Stadt, das wird, glaube ich, nicht ganz so gut sein. Da würden dann doch die Pakete hin und wieder verschwinden, ne? Da bin ich mir ganz sicher. Also das ist wiederum ein Problem. Ja. Stellt euch mal vor, ihr bestellt dann irgendwie ein teures Telefon, 500 €, ja, und dann kommt die Drohne, schmeißt das Teil vor eurem Fenster ab. Ja. Ihr seid gerade nicht daheim. Ja, müsst sehen, wie lange das liegt, 5 Minuten, ja, und dann ist das Paket weg. Nee, also da sind noch grundsätzliche Probleme zu regeln. Ja, ich meine, dafür gibt es auch eine Lösung, eine Auffangstation eben in der Nähe, aber die muss dann Google eben auch wieder unterhalten. Das heißt, sowas wie so ein Paketpoint, ja, wo dann die Pakete abgelegt werden von der Drohne. Nachrichten wird dann ans Android-Handy geschickt und dann kann man zu dieser Paketstation dann gehen und kann sich dort das Paket dann holen mit der entsprechenden Legitimation. Aber wie gesagt, da wird eh noch viel, viel Wasser den Rhein runterfließen, nicht nur bis das in Amerika funktioniert, sondern auch bis es dann bei uns erstmal ins Gespräch kommt. Das wird nämlich noch sehr lange dauern, denke ich. Die Flucht aus der Cloud ist ja ungebrochen seit den Enthüllungen von Edward Snowden und den vielen anderen Sachen, die eben jetzt rauskamen, nicht nur NSA, sondern auch andere Spionagedienste und andere Stellen wollen an die Daten rankommen und da ist die Cloud natürlich ein beliebtes Ziel. Die Cloud-Skeptiker, die hatten im Endeffekt dann auch recht behalten, ja, mit ihrer Skepsis, denn heutzutage kann man eigentlich kaum noch den Leuten guten Gewissens die Nutzung der Cloud empfehlen. Ja, zumindest nicht für Informationen, die eben wirklich nicht in die Öffentlichkeit gehören. Ja. Gerade jetzt wurde ja zum Beispiel wieder bekannt, diese Nacktbilder von bekannten Persönlichkeiten, die sollen aus der Cloud entwendet worden sein und wurden dann auch veröffentlicht. Ja. Also man sieht immer wieder, man soll sich darauf nicht verlassen, unbedingt, ja, und so nur Informationen veröffentlichen, reinmachen, die auch, sag ich mal, kein Weltuntergang wären, wenn die dann tatsächlich mal öffentlich werden würden. Ja. Aber so Dienste wie Dropbox natürlich, die sehen das überhaupt nicht gern. Dropbox, zuletzt sogar noch unter Beschuss von den guten Angeboten von der Google Cloud, ja, mit Google Drive, da waren ja die Angebote sehr, sehr gut. Da musste natürlich auch Dropbox irgendwann, mich hat es gewundert, dass es so lange gedauert hat, nachziehen. Das hat Dropbox jetzt getan. Und zwar gibt es jetzt für 9,99 € im Monat 1 TB Speicher. Und das ist ja doch jede Menge, also ähnlich wie bei Google dann eben. Und für Business-User gibt es 12 € pro User und pro Monat. Wie groß da allerdings der Speicher ist, kann ich so jetzt nicht sehen. Von Unlimited steht mal jetzt nichts dabei, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da auf jeden Fall großzügig dann das gehandhabt wird. Aber es ist hier schön zu sehen, wie der Preis eben bei den Cloud-Diensten momentan nach unten geht. Ob das jetzt allein mit diesen Enthüllungen zu tun hat, das ist natürlich, steht natürlich wieder auf dem anderen Blatt. Sicherlich ist der Konkurrenzkampf eben seit Google die Preise so drastisch gesenkt hat, auch da ziemlich stark geworden. Dropbox übrigens, ich persönlich kann es nicht empfehlen. Dort sitzt Condoleezza Rice auch mit drin im Boot. Und da wurde auch schon von Edward Snowden direkt gesagt, dass Dropbox also ein Prism-Wannabe ist und auch hier dann entsprechend zusammenarbeitet mit der US-Regierung. Und damit ist es natürlich nicht akzeptabel, den Dienst zu nutzen für mich selbst. Aber trotzdem, wer da das zum Beispiel als Speicher benutzt für Daten, die eh veröffentlicht werden, da ist ja dann auf keinen Fall was dagegen einzuwenden. Das muss man auch immer sehen bei der ganzen Hysterie, die es jetzt da, die jetzt da losschlägt mit der Cloud. Ich benutze zum Beispiel immer noch Google Fotos, ja, Google Plus Fotos heißt jetzt früher mal Picasa genannt, sehr gerne und ausschließlich für meine Bilderveröffentlichung, weil eben ich da überhaupt kein Problem sehe, bei Google diese Bilder eben zu veröffentlichen, da die ja öffentlich im Internet sind. Da muss ich mir keine Gedanken machen, dass sie jetzt in der Google Cloud liegen. Das sollen sie ja auch liegen, ja. Das nützt mir nichts, wenn ich die daheim habe, dann kann ich sie noch nicht veröffentlichen. Also daher mache ich mir keine Sorgen, dass es jetzt zum Beispiel ein Google-Dienst ist. Ja. Oder ähnliches. Das muss man immer sehen bei der ganzen Hysterie. Ja, andere Daten, die eben hier deutlich schwieriger sind, die sollte man dann vielleicht auch offline eher halten, wenn das möglich ist. Ja, Hackerangriff auf Ampeln in den USA, diese Schlagzeile war bei Heise aufgetaucht, ja. Da haben jetzt einige erschreckenderweise festgestellt, dass zum Beispiel in Michigan 100 drahtlos vernetzte Ampeln, ja, aus der Ferne übernommen wurden, ja, und eben beliebig steuerbar ist. Und auch andere Bundesstaaten, insgesamt 40 Bundesstaaten, nutzen eben diese Verkehrsleitsysteme. Und somit wären die dann eben auch in Gefahr angegriffen zu werden von Hackers, von Hackern. Ja, ja, dann sollten, hätten die mal eher den Film Hackers geguckt und ernst genommen. Das wurde nämlich schon sehr, sehr lange vorher gezeigt. Ja, von Date Murphy, ja, alias Zero Cool, ja, und der Acid Burn. Ja, ganz eindeutig, wie das so abgehen könnte. Ja, natürlich hat man es damals nicht geglaubt, aber diese theoretischen Angriffsszenarien, die waren eigentlich schon immer möglich. Und je mehr jetzt vernetzt wird, desto wahrscheinlicher werden solche Dinger. Klar, die Filme waren oftmals der Zeit voraus. Es gibt auch ein schönes deutsches Beispiel dafür: Peng, du bist tot. Ja, wie zum Beispiel ein Hacker, ein Spitzenhacker mit dem Computer quasi sogar Leute ermordet, ja. Und wenn das damals auch vollkommen absurd war, muss man sagen, dass die meisten Steuerungseinheiten, ja, und Überwachungsmöglichkeiten heutzutage absolut real sind. Ja, also wer heute diese ganzen Zugänge hat, auf diese Daten zugreifen könnte und entsprechend auf die Systeme sich einhacken könnte, der könnte tatsächlich unglaublichen Schaden verursachen. Ja. Wahnsinn. Power-System bei IBM. Die sollen in Zukunft auch mit GNU plus Linux ausgeliefert werden. Ja, IBM hat ja schon viel mit Linux gemacht, auch im, oder hauptsächlich im Profibereich natürlich. Mit diesen Power-Systemen meine ich also Power-Prozessor. Architektursysteme, ja, sie gibt sie tatsächlich noch und das ist das Zweite, was kurios ist an der Meldung. Also erstmal freut mich natürlich, dass IBM jetzt auf Linux-Software setzt für diese Systeme. Auf der anderen Seite ist es doch faszinierend, dass eben diese Power-PC-Prozessoren noch tatsächlich benutzt werden. Natürlich nicht mehr die alten Prozessoren, wie die man früher hatten, aber jetzt zum Beispiel der Power 8 Prozessor, der ist erst kürzlich gezeigt worden und auf dieser Plattform soll dann eben ausschließlich dann das Linux laufen, bereits erhält. Es sind ja schon Red Hat und SUSE Linux dafür und das soll jetzt eben weiter vertieft werden. Und da kann man sich auch drauf freuen. Natürlich ist es klar, dass man da gerne das Linux-System benutzt, weil das natürlich sehr gut, sage ich mal, adaptierbar ist auf die PowerPC-Prozessoren. Da gibt es sehr viel Erfahrung. Während natürlich bei Systemen wie Windows wäre man da eben komplett auf Microsoft angewiesen mit der Umprogrammierung und so. Das wäre natürlich dann absolut negativ für IBM, wenn die da auch noch darauf achten müssen, vor allem wahrscheinlich sehr, sehr kostspielig. Außerdem hat sich das Linux-System auf dem PC-Profisystem, also auf den IBM-Profisystem ja auch schon lange bewährt. Ja, ja, Microsoft übrigens, hier um bei Microsoft zu bleiben, ja, geht ja aufs Ganze bei der Gerichtsverhandlung oder Verhandlungen zur Offenlegung der Daten. Allerdings machen die das nicht aus Nächstenliebe, ja, sondern aus einem guten Grund. Folgendes ist ja passiert, ich hatte schon mal darüber berichtet, ein Gericht hat entschieden, dass Microsoft E-Mail, Dokumente, Metadaten, Adressbuchinhalte, Buddylists, Postanschriften und so weiter der eigenen Kunden herausgeben muss an Behörden in der USA, ja, auch wenn der Server gar nicht in den USA liegt, sondern zum Beispiel in diesem Fall in Dublin. Ja. Ein US-amerikanisches Gericht hat dann entschieden, doch, IBM muss die Daten rausgeben, ja, weil IBM ist eine amerikanische Firma und fertig. Das, was ich immer sage, ja. Da hat natürlich auch IBM ist dann eben Berufung gegangen, jetzt hieß es wiederum, dass es, ja, also schon im Juli hieß dann beim Microsoft-Widerspruch, wurde also dieser abgewiesen, ja, dieser Widerspruch von Microsoft. Und damit war das Urteil immer noch rechtsgültig. Und nun, ja, wurde das Ganze zwar ausgesetzt, dieser Beschluss wurde jetzt aber wieder zurückgemacht, ja, und jetzt wird eben verlangt, IBM muss das rausgeben. IBM will aber durch alle Instanzen gehen und was machen die jetzt? Sie verweigern die Herausgabe an die US-Behörden, ja, so lange, bis das eben durchgestanden ist. Das ist natürlich ein schmaler Grat, auf dem sich Microsoft bewegt. Da könnte sie sogar, da kann Microsoft sogar unter Umständen strafrechtlich dafür belangt werden. Ja. Aber wie gesagt, Microsoft ist jetzt nicht der Retter der Datensicherheit, ganz im Gegenteil, sondern Microsoft sieht natürlich die Fälle davon schwimmen. Denn wenn dieses Urteil tatsächlich Bestand hätte, dann wäre es quasi unmöglich für europäische Regierungen weiterhin Microsoft-Produkte einzusetzen. Ja? Denn zum Beispiel bei uns ist ja jetzt auch schon ein Beschluss erlassen worden, dass eben zum Beispiel nur noch dann Software eingesetzt werden kann, wenn das Unternehmen garantieren kann, dass es keine Daten an fremde Behörden außerhalb des Landes herausgeben muss. Und damit ist amerikanische Software weg vom Fenster erstmal, ganz klar, weil es eben verlangt wird, weil die NSA da eben sogar rechtlich die Möglichkeit hat, die Daten abzuziehen. Somit kann keine US-amerikanische Firma im Moment garantieren, dass die Daten nicht von der NSA ausspioniert werden können, sogar ganz legal, wie gesagt, in den USA. Und damit wäre natürlich dann die Verwendung hier für kritische Sachen in Deutschland untersagt. Wenn Microsoft mit diesem Urteil allerdings durchkommt, ja, dann und eben das Urteil fällt, dass Microsoft die Daten rausgeben muss und es eben heißt, nein, wenn die Daten in europäischen Ausland liegen oder in einem anderen Land liegen, dann dürfen die US-Behörden da nicht drauf zugreifen ohne weiteres. Ja. Dann wäre das äußerst positiv, denn dann könnten die Firmen reagieren, auch die US-amerikanischen Firmen könnten eben Server für zum Beispiel europäischen Kunden in Europa machen und dort dann eben die Daten speichern und dann wären die Daten sicher vor der US-Regierung. Ja. Aber Ob das tatsächlich dann letztendlich so entschieden wird, das ist die Frage. Und ehrlich gesagt, ich glaube es nicht, weil spätestens dann wird es sich die NSA auch sicherlich zu Wort melden und dann klar machen, dass sie sowieso Zugriff auf die Daten hat, legal, ganz egal, was ein normales Zivilgericht entscheidet. Ja, das muss man auch mal sagen. Also im Prinzip ist das zwar eine Farce, aber immerhin ein rechtlicher Standpunkt für die Firmen, für die Wirtschaftsunternehmen, die dann eben sagen können, ja gut, okay, hier geht das, ist das Gerichtsurteil. Wenn die NSA das dann trotzdem macht und sich über das Zivilgericht hinwegsetzt, ja dann können wir nichts dagegen machen. Wir haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Nur darum geht's, ja. Ansonsten wird die Versicherung nämlich nicht zahlen, wenn jemand verklagt wird. Das PlayStation Network wurde wieder angegriffen und zwar ziemlich heftig. Da war doch eine ganze Zeit lang das PlayStation, das PSN Network wieder unten mal. Offenbar sind aber keine größere Datenmengen entwendet worden. Es war eine oder keine Daten entwendet worden. Es war eine DDoS-Attacke, ja. Und damit wurde das System also in die Knie gezwungen. Ja, ein Hintergrund, ja, weiß man zwar nicht, allerdings muss man schon sagen, dass es auch, naja, egal von wem und egal warum der Angriff jetzt gemacht wurde, ist es dann schon ziemlich blöde, ja, für so eine große Firma wie Sony, dass sie das nicht geschafft haben, eben diesen Angriff irgendwie unter Kontrolle zu haben. Ich weiß, es gibt natürlich Grenzen, ja, was man machen kann bei solchen Angriffen. Aber bei so einer Riesenfirma wie Sony mit so vielen Kunden, ja, wäre es doch vertrauenserweckender, wenn Sony nicht unbedingt in den Boden gestampft werden würde durch die Hackergruppe. Und das ist ja nicht das erste Mal passiert. So lange offline war dieses System jetzt, ich glaube, das war ein ganzer Tag offline, ja, und das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Da sind auch einige Leute sauer geworden. Einer hat getwittert, die PSN-Hacker sollten 20 Jahre bis lebenslänglich kriegen, weil sie meinen Sonntag verhunzt haben, ruiniert haben. Ja, ja, so böse können Leute werden. Ja, wenn es darum geht. Aber ich weiß nicht, ob vielleicht dann doch eher die Sicherheitsexperten bei Sony vielleicht mal eins auf den Deckel bekommen sollten, ja, dass es eben so nicht mehr passiert. Naja, gut, auf jeden Fall hat das wieder mal negative Auswirkungen gehabt. Ja. Damit lockt man natürlich keine Kunden an, muss aber auch so nicht, es floriert ja momentan ziemlich gut. Und damit komme ich auch zum Ende, aber nicht bevor ich euch hier noch einen Link gebe zu einem South Park-Video natürlich, wie man bei South Park lockt. Ja, in dem Fall was skurril ist, ich traue mich es kaum zu sagen. Ja, guckt euch das einfach mal an. Das hat nur wenig Bezug jetzt eigentlich zu der Sendung. Naja, vielleicht mit der Cloud locken. Ja. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ja. Das habe ich nicht gesagt. Ja. Na gut, okay. Auf jeden Fall habe ich mich bei der Folge wieder schier kaputt gelacht. Ja, ist nur ein kleiner Ausschnitt. Guckt euch mal an. Damit sind wir am Ende von der Rios Wochensicht. Ja, wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit. Twitter @Rio könnt ihr mich erreichen. Ja, oder Google Plus um Rios Wochensicht eingeben und schon findet ihr die Seite. Ja, eine Mail schreiben könnt ihr mir auch. rio@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com. Die ganzen Links und Informationen und auch ein GBG-Key, den ihr braucht, für mal eine verschlüsselte Mail zu schicken, findet ihr auf der Seite wochensicht.thenetcast.com. wochensicht.thenetcast.com. Ich glaube, es ist auch mal wieder Zeit, das Intro und Outro zu erwähnen. Das ist nämlich von Pretonica und der Titel heißt Afterlife und der Track wurde lizenziert unter einer Creative Commons License 3.0 by SA. Genau. Und damit, liebe Leute, wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.